Wenn sich der Liebe Reigen schließt, lockt der Nächte zärtliche Schweigen, bis du die ganze Welt vergisst. Süßes Schweben, süßes Erleben führen den Weg ins Himmelreich. Unter Küssen werden wir wissen, dass diesem Reigen keiner gleicht. Wenn des Tages Stunden sich neigen, wirst du der Liebe Ruf verstehen. Denn der süße, zärtliche Reigen macht heute Nacht die Welt so schön. Macht heute Nacht die Welt so schön.